ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Und wir hören 100 bemerkenswerte Hörspiele aus 100 Jahren. Denn im Januar 2024 ist das Hörspiel 100 Jahre alt. Genauer gesagt, am 15. Januar 1924 wurde in der BBC das erste Hörspiel überhaupt ausgestrahlt. Das war damals Richard Hughes' Danger. Und das war eigentlich nicht nur eine Ursendung, sondern auch der Urknall des Hörspiels in Europa. Danger. Aus diesem Anlass gibt es in der Audiothek jetzt 100 aus 100, die Hörspielkollektion, die wir, Jörg Albrecht und ich, Nora Gomringer, zusammen hören, vorhören und auch ein bisschen anmoderieren für Hörerinnen und Hörer. Das Ganze ist ein Podcast der ARD und vom Deutschlandfunk unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks. Dieses Stück Danger spielt ja im Dunkeln in einer Bergmine. Mehr erzählen wir jetzt gar nicht dazu. Aber wen wir nicht im Dunkeln lassen wollen, das sind die Namen hinter den Kulissen dieses Podcasts. Oh, wie schön. In der Online-Redaktion sind das Laura Selz und Christian Lösch. Und für Recherche und Realisation zuständig ist Jakob Roth. Kuratierung, Realisation und Projektleitung Katharina Agathos. Ja, und heute sind wir zusammen hier, um ja, in einem Ort einen Besuch abzustatten. Under the Milkwood begeben wir uns. Ja, unter dem Milchwald im Deutschen. Das ist eine Produktion des NDR von 1954. Das Hörspiel wurde übrigens von der BBC urgesendet im selben Jahr. Also die deutsche Fassung ist wirklich ziemlich fast zeitgleich erschienen, also aus heutiger Sicht. Der Text ist von Dylan Thomas. Übersetzt. Genial übersetzt. Ja, und auch sehr schön bearbeitet von Erich Fried. Die Redaktion, ich werde jetzt ein bisschen ausführlicher, aber es ist Heinz Schwitzke, das ist ganz wichtig, weil er nicht nur ein bedeutender Dramaturg war, sondern auch ein großer Hörspieltheoretiker für seine Zeit war. Und Regie hat Fritz Schröder-Jahn geführt. Und was bemerkenswert ist, wir haben ein Ensemble von über 60 Personen. Da sind auch bekannte, berühmte Menschen dabei, wie Inge Meisel und der ganz junge Andreas von der Meden, ja auch ein großer Hörspielsprecher und eine Synchronstimme. Ja, und ich muss sagen, ich habe das Stück, ich glaube jetzt genau vor 20 Jahren das erste Mal gehört, genau in dieser Fassung. Und ich liebe es bis heute. Es gibt noch eine andere Fassung, ja, genau. 2003, Harry Rowold. Ja. War eigentlich schön, dass wir diese sehr fast ein bisschen hutzlige und manchmal großen weltatemhabende Produktion hören, die von 54, ja. Ja, und was passiert da? Also es fängt an. Wo es anfängt, wie es da drin heißt. Wir steigen direkt ein. Es ist eine kleinstädtische Welt, die nächtliche Welt von Chlagub, also ein walisisches Dorf. Ach so, ja. Chlagub. Und der Erzähler, der uns mitnimmt, macht das ganz also hochpoetisch und alltagsnah zugleich. Zunächst hören wir mal die Träume der BewohnerInnen dieses Dorfes. Dass er noch schläft. Ja, und es ist von Anfang an aber auch so eine Ansprache, die mich damals eben, als ich es zum ersten Mal hörte, auch schon so mitgenommen hat. Denn die hörende Person wird ja mit dem Du so angesprochen, also wie so ein lyrisches Du. Ne? Das heißt da ganz am Anfang, nur deine Augen sind aufgeschlossen. Komm nur her, nur du kannst die Häuser schlafen hören. Also hat mich auch in diese Zeit jetzt wieder transportiert. Das ist fast so dieser Ton, den man dann aus der Lyrik der Zeit auch in der deutschsprachigen Lyrik so kennt. Also ich musste wieder als Bachmann-Fanboy an die gestundete Zeit, dieses Gedicht denken, wo ja auch die, so ein Du so stark ist. Und ja, wir werden dadurch ganz schnell reingezogen in die Träume, dann aber auch in das Tagleben dieses kleinen Dorfes. Und wir verbringen einen ganzen Tag in Chlagub. Genau. So, ja. Und treffen Personen immer mal wieder. Ne? Also das sind Leute wie Eli Jenkins, der Pfarrer, der auch gleichzeitig der Chronist des Dorfes ist, oder Kapitän Cat, Miss Price, Mrs. Ogmore Pritchard. Die haben alle ihre Stories, die eben Tag und Nacht passieren. Viel ist aber eben auch Fantasie, viel ist Erinnerungen, manches auch ein bisschen Projektion in die Zukunft, aber das alles überlagert sich die ganze Zeit. Und hast du, als du es gehört hast, so ein Gefühl gehabt von wie so gute britische Serien auch, so Upstairs, Downstairs oder Downton Abbey jetzt. Also man hat nämlich dieses, es gibt kein richtiges Gefälle und dann doch, der eine denkt, er wäre was Besseres, der andere. Also man hört ein ganzes Dorf zwitschern, in vielen Stimmen miteinander kommunizieren. Die Briefe reden auch zu uns. Also alles scheint so durch. Und trotzdem Ja, was heißt trotzdem? Ich fand das sehr poetisch und sehr leicht. Ich habe 2022 in der Übersetzung von Jan Wagner mal mitgesprochen, als das eine Theaterproduktion war. Es war keine volle Produktion, es war einfach ein Read im Theater und es war schön, ganz nochmal mit anderen Schwerpunkten übersetzt. Und er nennt es auch nicht Unter dem Milchwald, sondern Unterm Milchwald, 2022 bei Hansa erschienen. Also wir hören eben bei dem Hörspiel auch, dass es so eine Mischung ist aus Erzählung, also Distanz, aber es ist auch ein sehr zugewandter Erzähler, der von außen kommt, und dieses Ausagieren, also dass Menschen da wirklich spielen vor dem Mikrofon. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich sehe eigentlich einen Film, der natürlich nicht da ist, aber weil es dann doch auch schon nah an dem Spielfilmton der Zeit ist, also der 50er Jahre. Das fand ich jetzt auch beim Wiederhören ganz faszinierend, dass es so funktioniert und dass es irgendwie immer ja schon wendig und witzig irgendwie ist und berührt und nie belehrt, aber dennoch auch diese so ein bisschen diese Patina dieser 50er Jahre natürlich in sich trägt. Ich sage jetzt etwas, wo vielleicht einige denken, es ist Frevel, aber denselben Spirit finde ich bei der Muppets Christmas Carol, Christmas-Geschichte, wo wirklich alles belebt ist und alles miteinander funkt und kommuniziert und so eine Riesen-Ensemble-Arbeit. Ganz stark. Ja. Ein schönes Hörerlebnis, und auch der Komponist Siegfried Franz ist vielleicht hervorzuheben, der einer der namhaftesten Hörspielmusikkomponisten auch war seiner Zeit und noch weit ins Heute reicht. Ja, damit Ton ab. Anfang? Wo es anfängt. Es ist Frühling. Mondlose Nacht in der kleinen Stadt. Sternlos und bibelschwarz. Die Kopflasterstraßen still und der geduckte Liebespärchen- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar hinab zur schlehenschwarzen, zähenschwarzen, krähenschwarzen, fischerbootschaukelnden See. Die Häuser sind blind wie Maulwürfe und alle Leute in der eingelullten, umstummten Stadt liegen und schlafen. Psst. Die Babys schlafen, die Bauern, die Fischer, die Händler und Rentner, der Schuster, Schullehrer, Schankwirt und Briefträger, der Leichenbestatter und das leichte Weib, Säufer und Schneider, Pfarrer und Polizist, die schwimmfüßigen Muschelweiber und reinlichen Hausfrauen. Junge Mädchen liegen weich gebettet oder gleiten in ihren Träumen mit Ringen und Ausstattung von Glühwürmchen Braut um Jungfer durch die gewölbten Schiffe des orgelspielenden Waldes. Die Burschen haben wilde Träume von den bockstößigen Viehhöfen der Nacht und der fröhlichen Seeräuber gröhlenden See. Und die Pferde schlafen auf dem Feld und die Kühe im Stall und die Hunde im nass durchschnauzten Hof,